Kapitel 1 Aufgabe 23b Eine von mehreren führenden Projektmanagement-Methoden ist PRINCE2, Projects in Controlled Environments. Sie bildet einen strukturierten Rahmen für Projekte und gibt den Mitgliedern des Projektmanagement-Teams anhand des Prozessmodells konkrete Handlungsempfehlungen für jede Projektphase. Hören Sie als Auszug aus den Handlungsempfehlungen die Beschreibung der 7 Themen. Ergänzen Sie die fehlenden Informationen. Business Case. Am Anfang des Projekts steht eine Idee, von der man sich einen bestimmten Nutzen für die betreffende Organisation erhofft. Das Thema Business Case zeigt, wie sich die Idee zu einem lohnenden und durchführbaren Investitionsvorschlag für die Organisation entwickelt und wie sichergestellt werden kann, dass das Projekt während der gesamten Laufzeit auf die Ziele der Organisation ausgerichtet bleibt. Organisation. Die Organisation, die das Projekt in Auftrag gibt, muss die anfallenden Arbeiten an Personen delegieren, die für die Durchführung und den Abschluss dieser Arbeiten verantwortlich sind. Projekte sind in der Regel bereichsübergreifend angelegt, weshalb die Strukturen einer Linienorganisation für Projekte ungeeignet sind. Das Thema Organisation beschreibt die Rollen und Verantwortlichkeiten im PRINCE2-Management-Team, das befristet für das effektive Management des Projekts eingerichtet wird. Qualität. Die ersten Vorstellungen vom Projekt sind meist noch nicht klar umrissen. Das Thema Qualität erläutert, wie die ersten Ideen immer weiter ausgearbeitet werden, bis allen Teilnehmern klar ist, welche Qualitätskriterien die zu liefernden Produkte erfüllen müssen und wie das Projektmanagement sicherstellen wird, dass diese Anforderungen auch erfüllt werden. Pläne. PRINCE2-Projekte laufen auf der Basis genehmigter Pläne ab. Das Thema Pläne beschreibt als Ergänzung zum Thema Qualität die einzelnen Schritte zur Entwicklung der Pläne und die anzuwendenden Techniken. Im PRINCE2 werden Pläne an die Informationsbedürfnisse der Mitarbeiter auf den verschiedenen Hierarchiestufen der Organisation angepasst. Während der gesamten Projektlaufzeit sind sie die Richtschnur für die Kommunikation und Steuerung. Risiken. Mit Projekten sind üblicherweise mehr Risiken verbunden als mit normalen betrieblichen Abläufen. Das Thema Risiken beschäftigt sich damit, wie das Projektmanagement mit den Unsicherheiten in Plänen und der sonstigen Projektumgebung umgeht. Änderungen. Dieses Thema beschreibt, wie das Projektmanagement offene Punkte bewertet und behandelt, die potenziell Auswirkungen auf das Projekt haben können, insbesondere auf dessen Pläne und fertiggestellte Produkte. Offene Punkte können unerwartete, allgemeine Probleme, Änderungsanträge und Qualitätsfehler sein. Fortschritt. Gegenstand dieses Themas ist die fortlaufende Kontrolle der Durchführbarkeit der Pläne. Es beschreibt den Entscheidungsprozess für die Freigabe von Plänen, die Beobachtung der tatsächlich erzielten Ergebnisse und den Eskalationsprozess für den Fall, dass Ereignisse nicht nach Plan laufen. Im Endeffekt wird im Thema Fortschritt festgestellt, ob und wie das Projekt fortgeführt werden soll.